eine Frage, die will ich Ihnen auch nicht ersparen, weil sie eigentlich überall gestellt wird. Ist Egon Krenz in der Nacht vom 17. zum 18. Oktober zum Wendehals geworden? Ich hatte in der FDJ-Zeit eigentlich sehr viele Kontakte mit jungen Leuten. Und plötzlich, als ich die Funktion in der Parteiführung übernahm, stellte ich einen Widerspruch fest zwischen dem Realitätssinn meiner eigenen Parteiführung und dem, was ich in meiner früheren Funktion in der FDJ erlebt hatte. Da will ich einmal dazwischen fragen. Und warum hat man im August, September, als es hier so kritisch war, nichts von Egon Krenz gehört? Ich wurde in Urlaub geschickt. Regelrecht geschickt. Normalerweise meinen Urlaub geplant gehabt von Mitte August an bis Mitte September, wie das üblich ist, hatte aber dem Generalsekretär angeboten, im Lande zu bleiben und vor allem auf meinem Arbeitsplatz zu bleiben, weil ich die Lage sehr kritisch einschätzte und demzufolge auch eine Einschätzung gab über das, was im Lande vor sich geht. Aber unser damaliger Generalsekretär hielt es für richtiger, mich in Urlaub zu schicken. Und ich bin in Urlaub gefahren, aber Sie können sich denken, das war der schlimmste Urlaub meines Lebens. Noch so ein anderer Druckpunkt. Gestern in Leipzig war wieder die Rede, Krenz, oberster Wahlfälscher der Nation. Ich bedauere, dass manche so sprechen, weil ich sagen muss, als wir als Zentrale Wahlkommission dem Staatsrat einen Bericht erstattet haben, sind wir von den Ergebnissen ausgegangen, die uns der Computer übermittelt hat. Im Nachhinein hat es unterschiedliche Meinungen gegeben. Nun steht Aussage gegen Aussage. Aber keine Aussage stellt die Legitimität der Volksvertretungen in Frage. Nun ist es schwer, den Dingen noch auf den Grund zu gehen, weil es die Festlegung gibt, dass nach Wahlen die entsprechenden Unterlagen, Stimmzettel und so weiter vernichtet werden. Das Wichtigste für mich ist, und das habe ich auf der Tagung des Zentralkomitees meiner Partei erklärt, und das steht im Aktionsprogramm meiner Partei, dass wir für ein neues Wahlgesetz sind. Und dass dieses Wahlgesetz von Anfang bis zu Ende ausschalten muss, dass sich solche Unstimmigkeiten oder Unkorrektheiten, wie sie jetzt von verschiedenen Persönlichkeiten, Einzelgruppen und so weiter dargelegt werden, niemals wiederholen. Halten Sie es für möglich, dass Sie nach dem nächsten Sonderparteitag nicht mehr Generalsekretär sind? Und das ist eine Entscheidung meiner Partei. Ich habe immer die Entscheidung meiner Partei getragen und würde auch diese Entscheidung tragen. Aber ich sage ganz ehrlich, ich bin mit dem Programm der Erneuerung auf dem 9. Plenum meiner Partei nicht angetreten, nur für eine Zeit 4, 5 oder 6 Wochen. Ich möchte natürlich darum kämpfen, dass diese Wende, die wir vollzogen haben, dass diese Wende unumkehrbar gemacht wird. Wenn meine Partei es für richtig hält, mich dafür weiterhin als Generalsekretär vorzuschlagen, stehe ich zur Verfügung. Wenn sie anderer Meinung ist, dann wird sie einen anderen Generalsekretär wählen. Ich kann nur sagen, dass ich für ein Programm nicht zur Verfügung stehe, das zurück zum Alten geht. Ich würde nur für ein Programm zur Verfügung stehen, das die Erneuerung des Sozialismus verbindet mit der völligen Erneuerung meiner Partei. In dem Sinne, dass wir den Sozialismus noch stärker verbinden mit Demokratie, dass wir einen wirklichen humanistischen Sozialismus haben. Die Basis fordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Würden Sie das machen? Natürlich. Wenn die Basis die Vertrauensfrage stellt, dann ist das das Entscheidende. Denn einer unserer Fehler der Vergangenheit war, dass wir zu wenig auf die Signale von der Basis gehört haben. Und wenn ich dafür eintrete, eine neue Politik, eine Erneuerung des Sozialismus durchzuführen, dann muss ich natürlich in erster Linie auf die vielen Stimmen der Parteibasis hören. Mit den nächsten Wahlen könnte sich ja herausstellen, dass die SED nur noch eine Partei unter vielen ist. Also zunächst möchte ich sagen, wir sind jetzt auch eine Partei unter 5. Im demokratischen Block. Allerdings mit einem Führungsanspruch. Ja, aber dieser Führungsanspruch, das haben wir in unserem Aktionsprogramm klar gesagt, muss täglich neu erarbeitet werden. Das ist nicht eine Frage der Verfassung oder eine Frage der Deklaration. Wissen Sie, wenn ich das richtig beurteile, ist die Sache so, unsere Führung hat die Probe der Macht nicht bestanden. Oder die Prüfung der Macht ist vielleicht besser gesagt. Das bedeutet doch nicht für unsere Genossinnen und Genossen, die der Führung vertraut haben, dass sie jetzt nicht mehr dort, wo sie tätig sind, vorangehen könnten. Im Gegenteil, ich glaube, es ist gerade der hohe Anspruch an die Mitglieder meiner Partei, dass sie sich jetzt bei der Erneuerung des Sozialismus auch mit an die Spitze stellen. Und deshalb ist für mich nicht die Frage, ob wir eine Partei unter mehreren sind. Das werden wir sicher nicht sein. Sondern für mich ist immer die Frage, wie diese Partei in der Gesellschaft ihre Rolle wahrnimmt. Der Rausch am Goldenen Westen hält für DDR-Bürger an, trotz eines spekulativ niedrigeren Wechselkurses, trotz ellenlanger Warteschlangen, trotz überfüllter Geschäfte und. Da wird bei den Besonnenen, bei den Nachdenklichen in der DDR schon die Frage gestellt, war es das denn schon? Freie Reise? Ein bisschen mehr Konsumfreude? DDR-Schriftsteller Gerhard Kröschke auf einer Kundgebung in Frankfurt an der Oder. Mir ist bange vor Beruhigung und vor Verkennung des Zieles. Ich bin für die neue Reisefreiheit. Sie ist kein Geschenk, sondern erkämpftes Recht. Verhalte sich niemand als Beschenkter. Und dass sich da, während sich die DDR-Bürger im Westen tummeln, nicht schnell wieder etwas verfestigt, das eben erst aufgebrochen wurde. Der Druck vieler DDR-Bürger auf der Straße brachte Veränderungen. Die Frage ist, wird der Bürger Veränderungen, wirkliche innenpolitische, auch dann durchsetzen wollen, wenn er nicht mehr unter Druck steht, wenn er besänftigt ist, einmal und noch einmal und immer wieder in den Westen fahren darf? Worüber war er doch gleich empört? Über nicht gelebtes Leben, über schizophrenes Leben. Ersetzen wir nicht die eine Schizophrenie durch die andere, das Leben hier in der DDR und das kurze, glückliche Ausflugsleben in den Westen, so viel, dass man bis zum nächsten Mal die DDR erträgt. Unsere Verbündeten, die Offiziellen in Paris und Washington einmal ausgenommen, halten uns noch immer für Wanderer zwischen der Welt des Ostens und des Westens. Die Bundesrepublik befindet sich gegenwärtig gegenüber ihren Verbündeten in einer vergleichbaren Lage wie die USA gegenüber der Bundesrepublik und West-Berlin in den 60er Jahren, als die Politiker des freien Deutschlands von den Repräsentanten des Hauptverbündeten Amerika immer wieder aufs Neue Garantien für die Sicherheit West-Berlins erwarteten, einforderten und auch stets bekamen. Heute erwarten und fordern unsere Partner im Westen verbindliche Erklärungen, dass Bonn nicht um den Preis der Wiedervereinigung seine Bindungen zu EG und NATO löst. Und es blieb Bundeskanzler Kohl gar nichts anderes übrig, als auf dem Pariser Gipfel am runden Tisch und auch in zahlreichen Einzelgesprächen immer wieder zu erklären, dass die Deutschen ein vitales Interesse an der EG, am Fortschreiten der europäischen politischen Integration haben und das Atlantische Bündnis nicht nur als Schutzinstrument betrachten. Aber einflussreiche Persönlichkeiten der westlichen und man darf doch wohl sagen unserer Welt zweifeln daran, dass wir glücklich sind, ein ordentliches Mitglied in der westlichen Wertegemeinschaft zu sein. Die Sorge vor einer neuen teutonischen Supermacht aus der Erbmasse des Zweiten Weltkriegs schlägt uns überall entgegen, mehr aus dem Westen als aus dem Osten. Dass Gorbatschow die Wiedervereinigung heute noch ablehnt, ist selbstverständlich. Aber dass Maggie Thatcher den Bundeskanzler anruft und sagt, die deutschen Grenzen müssten bleiben, wie sie zurzeit sind, ist schon ein starkes Stück. Sie kennt offensichtlich die Vertragslage nicht. Auch London hat sich gegenüber Bonn verpflichtet, die Wiedervereinigung zu fördern. So deutlich wie die Eiserne Lady in London äußern sich die Staatsmänner in anderen Hauptstädten verbündeter Länder nicht. Sie überlassen die Formulierung der Zweifel an deutscher Bündnistreue ihren Leitartiklern der Presse. Tatsächlich denkt in Bonn offiziell und inoffiziell niemand über einen Sonderweg der Deutschen innerhalb der EG nach. Es gibt für die deutsche Politik keine Alternative zur Mitgliedschaft in den westlichen Bündnissystemen. Jeder Bundesbürger, der politisch denken kann, weiß, dass die soziale Marktwirtschaft in einem freiheitlichen Rechtsstaat in der von den Staaten der westlichen Welt vorgelebten Form die Gewähr dafür bietet, den unmenschlichen Verhältnissen, wie sie der real praktizierte Sozialismus-Kommunismus zwischen Peking und Moskau hervorgebracht hat, zu entgehen. Offenbar haben die westlichen Politiker mit den östlichen eines gemeinsam. Sie unterschätzen den Willen des Volkes. Das deutsche Volk diesseits des zerfallenden Eisernen Vorhangs will auf gar keinen Fall vom Westen getrennt werden. Und falls eines Tages nach einer möglichen denkbaren Volksabstimmung in der DDR und in der Bundesrepublik mit Genehmigung und unter Aufsicht der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs eine Wiedervereinigung ergeben sollte, dann wird kein Politiker daran etwas ändern können. Zur Stunde scheint jedoch nicht sicherer zu sein als die Annahme, dass dies nur unter dem Dach einer erweiterten europäischen Gemeinschaft nach Brüsseler Muster und im Sinne der römischen Verträge möglich ist. Dass ein 76-Millionen-Deutschland keine Gefahr, sondern für seine Verbündeten und seine östlichen Wirtschaftspartner eine Chance und Herausforderung sein kann, das muss sich erst noch herumsprechen. Die Tschechoslowaken, die schon einmal ihren Prager Frühling unter Dubček 1968 erleben durften, bis er dann niedergeknüppelt wurde, sie wollen nicht länger zusehen, dass das, was in Ungarn, in Polen, in der Sowjetunion und jetzt auch in der DDR möglich ist, in der CSSR versagt bleibt. Die erste Umgestaltung der politischen Strukturen in der DDR lässt vermuten, dass die Machterhalter in der CSSR bei ihren engsten Nachbarn Rat für ihre zukünftigen Taten suchen. In der Republik der Tschechen und Slowaken scheint der Segen für die Kommunistische Partei wirklich ganz schief zu hängen. Die Bürgerrechtsinitiative Charta 77 forderte gestern die Parteiführung auf, zurückzutreten. Auch die bisher zersplitterten Bürgerrechtsgruppen haben eine gemeinsame Erklärung herausgegeben. Und gewissermaßen als Dach hat sich am Sonntagabend ein neues Bürgerforum formiert. Nach harten Dialogen aller Initiativen kam es zu einer gemeinsamen Resolution. Es wurde der Rücktritt der verantwortlichen Politiker, die für die Intervention der Warschauer Pakttruppen im Jahre 68 zuständig waren, gefordert. Darunter Staatspräsident Gustav Husak, Generalsekretär Miloš Jakeš sowie die ZK-Sekretäre Jan Feutig und Karel Hoffmann. Auch dem Prager Parteisekretär Miroslav Stepan und CSSR-Innenminister František Kienzel soll es an den Kragen gehen. Diese beiden Herren waren verantwortlich für die brutalen Einsätze am Freitagabend und für alle Übergriffe der Sicherheitskräfte während des ganzen Jahres. Es wurde gefordert, eine Untersuchungskommission einzusetzen, in der auch das Bürgerforum vertreten sein soll. Der Generalstreik für den 27. November wird ein Appell an alle Bürger sein, über ihr Schicksal selbst nachzudenken. An den Hochschulen der CSSR wird seit heute gestreikt und viele Studenten sind im Land unterwegs, um die Bürger über ihre Absichten zu informieren. Die Prager Theater streiken seit dem Wochenende. In den Filmateliers von Barrandov wurde der Betrieb eingestellt. Die Prager Philharmoniker unter Václav Neumann verweigern sich in Rundfunk und Fernsehen. Die Synode der Evangelischen Kirche mit der Sektion der Böhmischen Brüder forderte heute die Regierung auf, aus den Ereignissen Konsequenzen zu ziehen. Vor allem die Kommunistische Partei solle auf ihre führende Rolle verzichten. Seit heute Morgen gibt es nun Demonstrationen in der Innenstadt. Von der Polizei ist noch nichts zu sehen. Ob diese Zurückhaltung ein erstes Indiz für das Einlenken der Kommunisten ist, ist schwer zu sagen. Die Sicherheitskräfte dürfen heute kaum eine Chance haben, diesen Bürgerwillen von 100.000 Menschen zu brechen. Man kann es als einen Wink mit dem Zaunfall deuten, wenn das Zentralkomitee der sowjetischen KP die rumänischen Genossen aus Anlass des heute begonnenen Parteitages in Bukarest zu einem Erfahrungsaustausch auffordert. Doch der reformunwillige Führer und größte Sohn Rumäniens, Nicolae Ceausescu, denkt nicht an einen Kurswechsel. Dass für den Parteitag die Grenzen des Landes praktisch geschlossen wurden, kennzeichnet die selbstverordnete Isolation. Vom Auftakt des Parteikongresses und der Eröffnungsrede Ceausescus berichtet Johannes Krotzki. Nicolae Ceausescu sowie die über 3000 Delegierten haben sich nichts geschenkt. 5,5 Stunden stand der Parteichef am Rednerpult, mehr als 120 Mal unterbrochen vom Applaus, um eines festzustellen. Rumänien wird keinen Millimeter von seinem sozialistischen Weg abweichen. Namentlich kritisierte Ceausescu zwar kein anderes sozialistisches Land wegen der jüngsten Reformbewegungen. Doch eindeutig verurteilte er Tendenzen, im Sozialismus neue, gemischte Eigentumsformen zu schaffen oder sich gar mit Arbeitslosigkeit abzufinden. Zu Recht kann man uns kritisieren, dass wir den Reichen keinen Freiraum einräumen, meinte Ceausescu. Aber wir haben auch keine Armen mehr. Ceausescu forderte den Parteitag auf, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, der praktisch Reformen in Richtung Marktwirtschaft verbieten soll. Unter Anspielung auf Experimente in den Bruderländern, meinte Ceausescu, wer jetzt dort den Weg des Sozialismus verlasse, der habe nie wirklich dem Volk gedient. Rumänien selbst ist nach seinen Worten mit den Rückzahlungen aller Auslandsschulden erstmals in der Geschichte niemandem mehr tributpflichtig. Eine Warnung richtete der Parteichef an diejenigen, die im eigenen Land Verrat am Sozialismus oder an der Souveränität Rumäniens begingen. Sie dürften sich ihrer Verantwortung nicht entziehen. Unter den sozialistischen Bruderländern fand Ceausescu nur für China und Korea lobende Worte und erwähnte einmal beiläufig den sowjetischen Vorschlag zur Vernichtung aller Kernwaffen bis zum Jahr 2000. Der sowjetische Gast, Politbüromitglied Vorotnikow, hatte deutlich Mühe, sich der Dramaturgie des Enthusiasmus zu beugen, der auch ihn nötigte, oft nur im Abstand von wenigen Minuten an den stehenden Ovationen für Ceausescu teilzunehmen. Unter Hinweis auf den Hitler-Stalin-Pakt hatte der rumänische Parteichef noch eine delikate Forderung parat. Solche Abkommen aus der Hitlerzeit, so Ceausescu, müssten annulliert werden. Und zwar mit allen Konsequenzen für die betroffenen Länder. Mit derselben Logik fordern auch die baltischen Republiken ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Gleichzeitig mahnte Ceausescu an, dass Europa fast 4,5 Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Friedensvertrag sei. Um mögliche Fragen vorwegzunehmen, so fuhr er fort, wolle er aber klarstellen, dass die Existenz zweier deutscher Staaten in Europa eine Realität bleiben soll. Obwohl Ceausescu am weltweiten Sieg der sozialistischen Gesellschaftsordnung festhält, bot er dem Westen seine Zusammenarbeit an. Unter Hinweis auf die internationale Schuldenkrise in der Dritten Welt forderte er eine Lösung, die auch die kapitalistischen Länder als Geldgeber zufriedenstellen soll. Geradezu gegenläufig ist der Gang der Dinge in Polen. Das jüngste Phänomen dort, eine fast ausufernde parteipolitische Entwicklung. Aus Warschau, Reinhold Vetter. Am Wochenende war auch eine Delegation der bundesdeutschen FDP unter den Gästen in Danzig. Dort trafen sich Liberale aus ganz Polen, um über die Gründung einer eigenen Partei zu beraten. Noch in diesem Jahr ist ein weiteres Treffen vorgesehen. Zu den in Danzig Anwesenden zählten vor allem private Unternehmer und Handwerker, die zum Teil auch den in einigen Städten bereits existierenden Unternehmerverbänden angehören. Die Initiative der Liberalen hat Zukunft, denn sie entspricht einer Grundströmung in der polnischen Gesellschaft. Angesichts des Scheiterns aller sozialistischen Wirtschaftsexperimente interessieren sich viele Leute nun für die Marktwirtschaft. Zurzeit entsteht in Polen fast jede Woche eine neue politische Gruppierung. Das Machtmonopol der Kommunisten hatte in der Vergangenheit verhindert, dass alle in der polnischen Gesellschaft existierenden politischen Auffassungen und Strömungen entsprechende Ausdrucksformen finden. Ob all diese Gruppierungen bei den nächsten Wahlen Erfolg haben werden, ist bislang nicht abzusehen. Nicht selten bestimmen Demagogie, Intoleranz und Ressentiments die Auseinandersetzungen. Ein Zeichen dafür, dass Polen in Sachen politische Kultur viel nachzuholen hat. Auf der Rechten sind es zwei Vereinigungen, die von sich reden machen. Die sogenannte Konföderation für ein unabhängiges Polen und die Nationale Front. Letztere beruft sich auf die Tradition der polnischen Nationaldemokratie unter Roman Dmowski. Ihre Mitglieder wehren sich, wie es heißt, gegen die Gefährdung durch fremde Elemente und gegen den moralischen Verfall Polens. Zwei weitere Vereinigungen könnte man nach westlichen Maßstäben als christdemokratisch bezeichnen. Eine sogenannte Partei der christlich-nationalen Einheit und die Front der Arbeit. Beide berufen sich auf die Gesellschaftslehre der Kirche, unterscheiden sich aber in ihrer Distanz zur kirchlichen Hierarchie. Marktwirtschaft und Parlamentarismus sind Grundwerte ihres Programms. Eine organisierte Sozialdemokratie gibt es bislang nicht, aber dies ist nur eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall existieren sozialdemokratische Strömungen sowohl in der Solidarität als auch in der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei. Gerade die PVAP in ihrer jetzigen Form dürfte spätestens nach dem für Januar vorgesehenen Parteikongress der Geschichte angehören. Auch das Innenleben der Solidarität ist mehr und mehr von Diskussionen über die Zukunft der Organisation geprägt. Am linken Rand des Spektrums hat sich inzwischen die sogenannte Bewegung der arbeitenden Menschen angesiedelt. Eine Initiative, die auf den Vorsitzenden der offiziellen Gewerkschaften Alfred Miodowicz zurückgeht. Diese Gruppierung ist noch stark von der Ideologie des alten sozialistischen Systems beeinflusst. Spannend ist die Frage, inwieweit Miodowicz und seine Mitstreiter von der Konkursmasse der PVAP profitieren können. Neben der eingangs beschriebenen liberalen Initiative ist es vor allem das Bemühen um die Gründung einer einheitlichen Bauernpartei, das Erfolg verspricht. Alle in diesem Zusammenhang existierenden Gruppierungen berufen sich auf die Tradition der alten PSL, das heißt der polnischen Volksfront der Nachkriegszeit. Wenn ein Mann wie Richard Cheney, amerikanischer Verteidigungsminister und nicht gerade als Entspannungsenthusiast bekannt, davon spricht, dass die militärische Bedrohung durch den Warschauer Pakt abgenommen habe, dann kann man dies wohl für bare Münze nehmen. Hinzu kommen die guten Aussichten für weitere Abrüstungsschritte, Beispiel Wiener Verhandlungen über konventionelle Rüstung. Dem und den politischen Umwälzungen im Osten wollen die USA jetzt mit massiven Kürzungen bei den Verteidigungsausgaben Rechnung tragen. So die offizielle Version. Aus Washington, Joachim Lenz. Vor wenigen Tagen noch hatten Präsident Bush, Vizepräsident Quayle und Verteidigungsminister Cheney Amerika vor einem Nachlassen seiner Verteidigungsbereitschaft gewarnt vor dramatischen Mittelkürzungen für Soldaten und Waffen. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Pentagon-Chef Cheney hat Anweisungen gegeben, den amerikanischen Verteidigungshaushaltsplan ab 1991 jährlich um real 5% zu kürzen. Erstmals seit Ende des Vietnamkriegs wird von Amerikas militärischer Führung verlangt, Truppen zu reduzieren und fest eingeplante teure Hightech-Waffenkäufe zu stornieren. Die Domino-Theorie, die Schreckensvision amerikanischer Strategen, dass Land um Land zum Kommunismus kippen könnte, gilt nicht mehr. Die Steine kippen nach Westen. Angesichts dieser veränderten Bedrohungssituation, vor allem aufgrund der europäischen Entwicklung, lassen sich die enormen amerikanischen Verteidigungslasten weder vor dem kritischen Kongress noch vor der amerikanischen Öffentlichkeit länger begründen. Zumal nach jüngsten US-Geheimdiensterkenntnissen Moskau schon jetzt seine Rüstungsausgaben drastisch reduziert. Hinzu kommt, dass der überbordenden amerikanischen Staatsschuld mit herkömmlichen Einsparungsversuchen offensichtlich nicht mehr beizukommen ist. Wenn Amerika sein Umwelt- und Drogenprobleme attackieren will, was viel Geld kostet, müssen anderswo gigantische Reserven freigesetzt werden. Jetzt ist ganz offen die Rede vom Schließen von Luftwaffenstützpunkten, vom Einmotten von Kriegsschiffen, vom Kürzen und vom Streichen beim Kauf technologischer Wunderwaffen wie dem B-2-Tarnkappenbomber, der pro Stück über eine halbe Milliarde Dollar kostet. Denn diese Wunderwaffen erweisen sich nicht nur als extrem teuer, sondern auch als extrem störungsanfällig. Wenn das Pentagon in den kommenden 5 Haushaltsjahren 180 Milliarden Dollar weniger ausgeben soll als bislang verplant, denn militärische Beschaffungsprogramme sprengen jede Haushaltsjahresdimension, dann wird dies bittere Folgen haben für die US-Rüstungsindustrie und für die dortigen Arbeitsplätze. Denn die Dollars, die das Pentagon ausgibt, wirken nicht zuletzt als wirtschaftliche Ankurbelungsmaßnahme in amerikanischen Wahlkreisen. Insofern ist das letzte Wort beim Sparen auch noch lange nicht gesprochen. Ohne Reduzierung der amerikanischen Streitkräfte ist ein derart kühnes Sparprogramm ebenfalls undenkbar. In ersten Planspielen ist die Rede davon, dass die amerikanische Truppenpräsenz in Europa um 100 bis 200.000 Mann reduziert werden könne. Das bliebe nicht ohne Auswirkungen auf die NATO. Die aber soll ohnehin, wenn die erfreuliche Entwicklung innerhalb Europas andauert, künftig sich mehr und mehr auf ihre politische Kraft besinnen, wenn ihre militärische Stärke abnehmen darf, weil Stabilität anders gesichert werden kann. Doch da sind noch Jahre hin. Immerhin wird in Washington nicht ausgeschlossen, dass Präsident Bush, wenn er in 2 Wochen mit Gorbatschow im Mittelmeer zusammenkommt, ein Konzept zur zusätzlichen konventionellen Abrüstung in Europa vorlegt. Denn so viel ist klar, Amerika will europäische Truppenreduzierungen nur spiegelbildlich mit der Sowjetunion in die Wege leiten. Müssen die Griechen in Kürze zum 3. Mal binnen Jahresfrist ein neues Parlament wählen? Vieles deutet darauf hin, denn nicht wird uns die Entwicklung in Osteuropa beschäftigen. Prag sah am Abend eine eindrucksvolle Demonstration Hunderttausender. Der Wind der Freiheit, der mittlerweile aus allen Himmelsrichtungen in die Tschechoslowakei weht, er lässt sich wohl nicht aufhalten. In Prag ist Karl Bringer am Telefon. Herr Bringer, verlief der Abend friedlich? Der Abend verlief wider Erwarten friedlich. Das heißt, nach den Erfahrungen von gestern musste man wohl damit rechnen, dass die Sicherheitsbehörden Ruhe bewahren werden und keine Konfrontation provozieren würden. Wie reagiert das Regime auf diese doch eindrucksvolle Massendemonstration heute in Prag? Es gibt noch keine Reaktion. Es haben wohl heute die Gremien getagt, das Politbüro hat getagt und die Regierung hat getagt. Aber von dort ist keine Stellungnahme zu erhalten gewesen. Man kann aber damit rechnen, dass das unbeeindruckt blieb, zumindest in der offiziellen Sprachregelung. Es werden bestimmt keine Kompromisse verbalisiert. Nahm man Stellung zu den Berichten, bei der Demonstration am Freitag sei ein Student zu Tode geprügelt worden? Da gibt es noch keine Stellungnahme dazu. Es geistert immer noch im Land die Unsicherheit, ist es einer oder sind es vier gewesen oder gar keiner. Und der Mann, der dieses in die Welt gesetzt haben soll, ist ein Kartist, ein Mann der Bürgerrechtsaktion Charta 77, Peter Uhl, der dafür in Haft genommen wurde, weil er angeblich diese Falschmeldung verbreitet hat. Man geht davon aus, dass in Prag doch jemand zu Tode gekommen ist. Herr Bringer, wenn man die Fernsehbilder aus Prag sieht, drängt sich der Eindruck auf, da ist doch eine ganz neue Entschlossenheit. Die Menschen sind nicht mehr bereit, auf das zu verzichten, was den Bürgern in der DDR, den Bürgern in Polen und den Bürgern in Ungarn jetzt seit vielen Monaten auch zusteht. Was bislang einer intellektuellen Minderheit vorbehalten war, auf die Straße zu gehen, sich systemkritisch zu verhalten, müsste erst in Prag in der Chiesa noch passieren. Der Außenminister Hayek hatte mir heute nämlich gesagt, wissen Sie, solange die Arbeiter, die Leute von ŠKD oder von Skoda nicht auf die Straße gehen, weil sie dicke Bäuche, vollgefressene Bäuche haben, wird im Prag nichts passieren. Und damit kann er vielleicht heute ein bisschen Unrecht gehabt haben, nämlich bei den vielen hunderttausend Menschen, die in Prag sich bewegten, in anderen Städten, in Brünn und in Bratislava genauso, waren bestimmt ein großer Teil auch Arbeiter dabei. Und die wollen ja wohl auch wieder auf die Straße gehen. So kann man das erwarten, wenn das Signal stimmt, was heute formuliert wurde, wir treffen uns morgen wieder, wird das schon in 24 Stunden, das heißt in 12 Stunden schon wieder passieren. Wir werden es weiter beobachten. Vielen Dank, Karl Bringer, nach Prag. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit dem in Wien lebenden tschechoslowakischen Schriftsteller und Bürgerrechtler Pavel Kohut zu sprechen. Kohut schildert zunächst, was ihn an diesem Abend in Prag am meisten beeindruckte. Ja, die eigentliche Sensation für mich war heute nicht der Umzug, sondern die Tatsache, dass ich die Berichterstattung aus Prag, aber auch aus Brünn und Bratislava und vielen anderen Städten im tschechoslowakischen Fernsehen gesehen habe, dass ich hier in Wien verfolgen kann. Und das war das erste Mal nach ungefähr 20 Jahren, wo jene Redakteure, die dem Regime diese ganzen zwei Jahrzehnte gedient hatten, mit eisernen Mienen diese Bilder zeigten und sie also sogar neutral kommentierten. Diese Schau hat über 25 Minuten gedauert und danach las man die Erklärung der Regierung zu den Vorfällen und das hörte sie wie aus dem 19. Jahrhundert. Und deswegen also ist die Furcht berechtigt, die Angst berechtigt, dass das also, obwohl es eigentlich schon gelaufen ist, noch ziemlich mit großer Überraschung unterbrochen werden kann. Die Bevölkerung will ja jetzt jeden Montag auf die Straße gehen. Glauben Sie, dass sich diese Demonstrationen so fortsetzen werden, dass der Druck auf die Regierung ähnlich stark werden wird, wie er sich in der DDR in den vergangenen Wochen gezeigt hat? Soweit ich das verstehe, will diese Bevölkerung nicht jeden Montag auf die Straße gehen, sondern überall jetzt und die ganze Zeit auf der Straße bleiben. Das läuft wie Strohfeuer. Es streiken so gut wie alle tschechoslowakischen, nicht nur Hochschulen, aber auch Gymnasien. Es streiken alle tschechoslowakischen Theater und Streik bedeutet in diesem Falle, dass man diskutiert, sowohl mit dem Publikum als auch mit den Lehrern. Und die Lehrer sind jetzt in einer besonders heiklen Situation, weil man von ihnen verlangt, das zu erklären, was sie 20 Jahre den Schülern vorenthalten haben. Das kann sehr schnell laufen, das muss nicht schnell laufen, das hängt von der Reaktion der Regierung ab. Václav Havel hat, wenn man den Nachrichtenagenturen glauben kann, sich mit seiner Bewegung einem sogenannten Bürgerforum angeschlossen, einem Zusammenschluss von Bürgerrechtsbewegungen, und er soll der Regierung auch Gespräche angeboten haben. Kann man nach dem, was ja jetzt schon seit mehr als 20 Jahren in der Tschechoslowakei passiert, überhaupt mit den Machthabern noch an einem runden Tisch, vergleichbar mit Polen oder Ungarn, zusammenkommen, Herr Kohut? Ich vertraue aber dem politischen Spielsinn meiner Freunde. Und wenn die sagen, man kann man nicht nur, dann muss man sogar, weil es geht nicht um Stolz. Es geht nur darum, dass die Machtübergabe reibungslos abläuft. Und das Problem in Böhmen liegt darin, dass man keine Reformen hat, an denen man die Macht delegieren kann. Sie wissen ja, dass im Gegensatz zu anderen sogenannten Ostblockländern die tschechoslowakische KP von den Reformen, und zwar von allen, vor 20 Jahren gründlich gesäubert wurde. Und das ist das Problem. Und deswegen muss diese Runde vielleicht also wirklich eine Ersatzlösung besprechen. Weil ein Machtvakuum ist immer schrecklich gefährlich. Hat man auch keine Wendehälse? Egon Krenz galt ja auch nicht gerade als Reformer in der DDR. Ja, das ist aber eine andere Situation. Der Egon Krenz hat es immerhin geschafft, dass man also nicht geschossen hat und dass die Mauer gefallen ist. Die Ungarn, die ungarischen Kommunisten haben die politische Gesellschaft geöffnet. Die polnischen Kommunisten haben sich mit der Solidarität arrangiert. Es gibt keine solche Kräfte in der Tschechoslowakei. Das ist das Problem der Probleme. Ansonsten sind mir in dieser Situation Wendehälse eigentlich lieber als sture Männer, die Schießbefehle erteilen. Letzte Frage, Herr Kohut. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass diese sturen Männer in absehbarer Zukunft den Forderungen der Bevölkerung nachgeben? Ja, schauen Sie, die haben keine andere Chance. Wobei sie natürlich von panischer Angst momentan verfolgt werden, dass sie ihrer Gesellschaft erklären müssen, warum sie vor 21 Jahren in ihr Land fremde Panzer eingeladen hatten und warum sie auf diese Art und Weise ihre Heimat 21 Jahre gestohlen haben. Und in einer solchen Situation sind Politiker, erfolglose Politiker, zu allem fähig. Wollen wir hoffen, dass die Tschechoslowakei, die jetzt wirklich jetzt restlos und heillos umzingelt ist von Reformern oder von neutralen oder demokratischen Ländern und keine Panzer zu Hilfe rufen kann, dass sie auch nicht auf die blöde Idee, auf die schreckliche Idee kommt, dass sie eigene Panzer dazu benutzt. Der tschechoslowakische Schriftsteller und Bürgerrechtler Pavel Kohut heute Abend im Deutschlandfunk. DDR-Staats- und Parteichef Krenz wird bedauern, dass er die chinesischen Kommunisten nach dem Massaker vom Tiananmenplatz besuchte, zur unrechten Zeit voll des unrechten Lobes. Auf dass ihm solches nicht noch einmal widerfahre, hat Krenz einen für diese Woche geplanten Besuch in der Tschechoslowakei abgesagt. Ein neues Datum steht nicht fest. Empfangen hat Krenz dagegen in Ostberlin den Kanzleramtsminister Rudolf Seiters. Die ersten Gespräche eines Bonner Regierungsmitgliedes mit der neuen Staatspartei und Regierungsführung der DDR dauerten mehr als 3 Stunden, weitaus länger als vorgesehen. Harald Kleinschmidt aus unserem Berliner Studio fragte anschließend den Kanzleramtsminister nach den Ergebnissen. Ich habe deutlich gemacht, dass die gegenwärtige Situation, dass wir das Begrüßungsgeld zahlen, das wird ja auch in diesem Jahr sichergestellt sein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Reisebeschränkungen, Einreiseverbote, Mindestumtausch, dass dies eine inakzeptable Situation ist. Das heißt, wir sind bereit angesichts der Tatsache, dass im Grunde das Begrüßungsgeld auf Dauer keine tragfähige Lösung ist, auch über neue Möglichkeiten nachzudenken, Stichwort Devisenfonds. Dazu bedarf es aber bestimmter Voraussetzungen, die von der DDR auch erfüllt werden müssen. Alles in allem, wir wollen, dass in beiden Richtungen, von Ost nach West wie von West nach Ost, grundlegende Reiseerleichterungen stattfinden. Und das liegt, glaube ich, auch im Interesse und gerade im Interesse unserer Bevölkerung. Könnte es sein, dass diese Erleichterungen zum Besuch des Bundeskanzlers Ende des Jahres, Mitte Dezember, schon in Kraft treten, beziehungsweise zum 01.01.1990 in Kraft gesetzt werden? Wenn es eine neue Regelung geben soll, dann müsste sie ja schon, was das Begrüßungsgeld anbetrifft, müsste sie ja zum 1. Januar 1990 in Kraft treten. Ansonsten wird es bei der Regelung bleiben. Man macht sich in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik große Sorgen über den Verfall der Ostmark, der Mark der DDR. Da gibt es beträchtliche Schwierigkeiten. Herr Minister, was haben Ihnen Ihre Gesprächspartner dazu gesagt, beziehungsweise welche Vorstellungen dem entgegenzuwirken, konnten Sie Ihren Gesprächspartnern im Staatsrat sagen? Der Ministerpräsident hat dieses Thema als ein großes Problem der DDR angesprochen, aber hier in diesem Bereich keine Wünsche an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet. Worüber wir intensiver gesprochen haben, war die wirtschaftliche Zusammenarbeit insgesamt. Sie wissen, dass der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung auch das Angebot unterbreitet hat zu einer umfassenden wirtschaftlichen und finanzpolitischen Hilfe unter der Voraussetzung grundlegender wirtschaftlicher und politischer Reformen. Wir haben angeboten, dass wir in Fachgesprächen und dann auch später in einer gemeinsamen Wirtschaftskommission über die wirtschaftliche Zusammenarbeit, gerade auch was den Mittelstand anbetrifft, sprechen und auch Ratschläge geben. Ich denke, es kommt in der jetzigen Phase, wo ja immer deutlicher wird, wie wichtig marktwirtschaftliche Prozesse sind, für die DDR darauf an, möglichst bald eine fortschrittliche Investitionsgesetzgebung zu schaffen um schnell Direktinvestitionen unter anderem Joint Ventures zu ermöglichen. Wir sind bereit, aufgrund der Erfahrung mit anderen Ländern beratend zu helfen. Bilateral sollte insbesondere die Frage des Investitionsschutzes für die Zukunft geregelt werden. Haben Ihnen Ihre Gesprächspartner in diese Richtung irgendwelche Andeutungen gemacht, dass Sie dazu bereit wären? Wir haben über die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten gesprochen. Der Ministerpräsident hat ja hier Schritte in die richtige Richtung, so ist es auch von uns kommentiert worden, angedeutet und in Aussicht gestellt. Dies muss jetzt alles noch konkretisiert und präzisiert werden. Es geht ja um ein, es ist ein, in der Tat ein riesiges Problem, ein System wie das in der DDR umzugestalten. Und ich hoffe, dass es der DDR gelingt, nicht nur die politischen Reformprozesse durchzuführen, sondern auch wirtschaftspolitisch sich am Markt zu orientieren. Wenn die Bundesregierung, ich sage das mal so hypothetisch, die Einführung der Marktwirtschaft in der DDR zur Voraussetzung für umfassende wirtschaftliche Hilfe macht, läuft das nicht auf die Aufgabe der staatlichen Identität der DDR hinaus? Wir sind doch bereit, ganz konkret zu diskutieren und auch zu Vereinbarungen zu kommen in der aktuellen Frage des Reiseverkehrs. Wir sind bereit, doch ganz konkret und kurzfristig zu Vereinbarungen zu kommen in der Frage Maßnahmen für den Umweltschutz. Ich habe ja selbst von 11 Projekten gesprochen, die anstehen. Hier geht es um ein Feld, das zu beackern ist, um Lösungen für die Menschen, die den Menschen in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland zugutekommen. Ich habe von einer Verbesserung der Telekommunikation, der Fernsprechverbindung gesprochen. Das kann alles ziemlich schnell geschehen. Aber diese umfassende Hilfe in der neuen Dimension, die setzt in der Tat grundlegenden politischen Wandel und grundlegende politische Reformen voraus. Und im Übrigen, Hilfe in dieser Art gibt auch nur dann Sinn, wenn sie wirkungsvoll ist. Und das kann sie nicht dann sein, wenn wir praktisch einen gescheiterten Weg des Sozialismus subventionieren. Kanzleramtsminister Rudolf Seiders im Gespräch mit Harald Kleinschmidt. Auch der Staatsratsvorsitzende Krenz trat am Abend vor die Presse und er äußerte sich auf die in diesen Tagen oft gestellte Frage, wann sich denn die Mauer an ihrer symbolträchtigsten Stelle, dem Brandenburger Tor, öffnen würde. Ich bleibe bei dem Grundsatz, vor Symbolhandlungen stehen für mich Dinge im Interesse der Menschen. Und es gibt in der Gegend des Brandenburger Tors sowohl zur linken als auch zur rechten Seite Grenzübergänge und das ist das Entscheidende. Wissen Sie, ich habe doch davon gesprochen, dass ich nie sage. Und ich habe auch gesagt, dass ich nicht so euphorisch bin, dass ich über Nacht Ja sage. Wir werden weiter prüfen. In Leipzig gingen am Abend wieder mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen. Sie forderten freie Wahlen und ein Ende des in der Verfassung festgelegten Führungsanspruchs der SED. Ein Anliegen, dem sich Reformkräfte in der Partei offenbar nicht ganz verschließen scheinen. Solche Reformkräfte gibt es in Rumänien wohl nicht. Das nach dem wortkargen Kommuniqué in freundschaftlicher Atmosphäre stattgefundene mehrstündige Arbeitsgespräch bei Bundeskanzler Kohl in Ludwigshafen hatte zwei Schwerpunkte. Zunächst einmal ging es um die Entwicklungen in der DDR. Kohl, der sich diesbezüglich in Mittel- und Osteuropa gern rückversichern will, hat im ungarischen Regierungschef einen zuverlässigen Partner gefunden. Miklós Németh und seine Reformsozialisten haben hervorragende Beziehungen zu den progressiven Kräften in der sowjetischen Führung. Bei der gestrigen Begegnung erörterten die Gesprächspartner die Möglichkeit einer Vermittlerrolle Ungarns in dieser Hinsicht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die nach der umfassenden Reform des Warschau-Paktes und des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe strebende ungarische Führung sowohl direkt als auch indirekt einen maßgebenden Faktor bei den weiteren Entwicklungen in der DDR bedeuten kann. Diesen Standpunkt hat auch Miklós Németh vertreten. Er sprach gestern eine offene Sprache auch über den alarmierenden Zustand der Wirtschaft seines Landes. Er präsentierte genaue Daten und Fakten, die allein schon dadurch veranschaulicht werden könnten, dass es in Ungarn bei einer Westverschuldung in der Höhe von 18 Milliarden Dollar und bei einer Inflationsrate von 16% keinen Wachstum mehr gibt. Die Budapest am vergangenen Wochenende vom Pariser EG-Gipfel als finanzieller Rettungsring bewilligte Anleihe von 1 Milliarden Dollar wird nach ungarischen Kalkulationen gerade noch für die kommenden 3 Monate ausreichen, um den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern, der die im politischen Bereich vollzogene Demokratisierung ernsthaft gefährden könnte. Hinzu kommt auch noch, dass mit Ausnahme Bundeskanzler Kohls die EG-Chefs jedwede weitere Hilfe davon abhängig machen wollen, ob sich die Ungarn mit dem Internationalen Währungsfonds einigen können. Die Chancen sind dafür nicht gerade ermunternd. Um den Wachstumsprozess wieder in Gang zu bringen, muss in Ungarn der Strukturwandel, das heißt die radikale Umstellung auf die Marktwirtschaft durchgeführt werden. Dazu wären jedoch weitere Kredite notwendig. Ehrlich und ohne Umschweife stellte gestern Miklós Németh Kohl die Frage, wie weit Bonn nun zu den Kosten des Strukturwandels beitragen könnte. Bundesaußenminister Genscher würde diese Woche ein Abkommen über einen bereits vor Monaten vereinbarten Kredit in der Höhe von 500.000 D-Mark in Budapest unterzeichnen, für den die Bundesregierung die Bürgschaft übernimmt. Nun hoffen die Ungarn auf eine weitere Hilfe. Ihre Hoffnung ist allerdings nicht ganz unbegründet. Der Bundeskanzler sagte ihnen gestern die wohlwollende Prüfung ihres Anliegens zu. Konkretes darüber könnten sie bereits am 12. Dezember beim Besuch Kohls in Budapest erfahren. Gabor Kisele aus Budapest. Helmut Kohl konnte zufrieden sein, als ihm der wirtschaftswissenschaftliche Sachverständigenrat das neue Gutachten über die ökonomische Entwicklung des nächsten Jahres vorlegte. Die jüngste Entwicklung in Osteuropa wirft nach Ansicht des französischen Außenministers Dumas unweigerlich die Frage der deutschen Wiedervereinigung auf. In einem Rundfunkinterview wies der Minister heute in Paris zugleich jedes Misstrauen gegenüber der Bundesrepublik zurück. Niemand dürfe der Bonner Regierung unterstellen, dass sie die europäische Gemeinschaft für ein Großdeutschland aufgeben wolle, betonte Dumas. Nach der bisher größten Demonstration in Prag von gestern Abend halten sich erneut Hunderte von Menschen auf dem Wenzelsplatz im Zentrum der tschechoslowakischen Hauptstadt auf. Sie brachten heute früh wieder Losungen am Denkmal des Schutzheiligen an, legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Für den Nachmittag wird in Prag eine neue Demonstration erwartet. Im Gegensatz zum vergangenen Freitag, als die Polizei brutal gegen die Teilnehmer einer Protestkundgebung vorgegangen war, kam es gestern Abend zu keinerlei Zwischenfällen. Sicherheitskräfte schritten nicht ein. Die Demonstranten verlangten, den Führungsanspruch der kommunistischen Partei abzuschaffen. Die Presse der CSSR zeigte sich heute gespalten. Lediglich das Parteiorgan Rude Pravo hielt an der Linie der KP fest. Demgegenüber veröffentlichten die anderen Blätter zwar die offiziellen Erklärungen, brachten aber zahlreiche eigene Beiträge, die eindeutig die Studenten und Künstler in ihrer Haltung unterstützten. Der Bürgerrechtler Hayek sagte heute früh im Deutschlandfunk, die Reformbewegungen in den osteuropäischen Ländern und vor allem in der DDR seien ein Anstoß für die jüngsten Massendemonstrationen in der Tschechoslowakei gewesen. Die dogmatischen Kräfte in der CSSR könnten im Warschauer Pakt nicht mehr mit Sympathie und Solidarität rechnen. Ungarns Umweltminister Maroti ist heute zurückgetreten. Das teilte der amtierende Parlamentspräsident Fodor zu Beginn einer viertägigen Sitzung in Budapest mit. Der Umweltminister, der den umstrittenen ungarisch-tschechoslowakischen Donaustaudamm unterstützte, kam damit einem Misstrauensantrag der Opposition zuvor. Auf ungarischer Seite ist das Projekt durch Parlamentsbeschluss ausgesetzt worden. Zum ersten Thema. Nach der bisher größten Demonstration in Prag, auf der gestern Abend schätzungsweise 250.000 Menschen Freiheit und Demokratie gefordert hatten, hielten heute Morgen...